Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 12. Kapitel, Verse 9 bis 10. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Gott segne dieses Wort. Andere lieben. Im heutigen Bibeltext sehen wir, was wichtig ist und worauf es wirklich ankommt, andere Menschen zu lieben und wirklich zu lieben. Nicht so zu tun oder vorzutäuschen. Das sollen wir nicht tun. Die Bibel zeigt uns, dass nicht nur, dass das verkehrt ist, sondern dass es gut und richtig ist, andere wirklich zu lieben. Denn wenn wir mal darüber nachdenken, wir wollen doch auch wirklich geliebt werden. Und was ist, wenn wir zum Beispiel Freunde haben oder wir denken, dass wir Freunde haben und dann geraten wir in Not oder wir haben Wut oder Trauer, ein Trauerfall tritt ein oder Kummer. Und Menschen wenden sich von uns ab, dann waren sie womöglich nicht wirklich unsere Freunde. Und das wollen wir nicht sein. Also wenn wir jemanden, ein Freund nicht sein, Freund oder Freundin nicht sein können, dann tun wir nicht so und das machen wir nicht. Die Bibel lädt uns ein und zeigt uns die Wahrheit, wenn wir nämlich andere lieben, wirklich lieben, dann zeigen wir in unserem Charakter und in unserem Tun spiegeln wir wieder, was unser Herrgott, unser Herr Jesus Christus für uns getan hat. Er hat uns wirklich geliebt und er liebt uns immer noch. Und das bleibt so bestehen. Und so zeigen wir durch unser Tun und Handeln, dass wir wirklich zu Jesus gehören. Und andere Menschen lieben und somit den zwei wichtigsten Geboten folgen, nämlich unserem Herrgott mit all unserer Kraft, Herzen und unserem Willen und aller Energie zu lieben und unseren Nachbarn zu lieben, wie wir es selber tun. Jesus ruft uns dazu auf und so soll es sein und so muss es sein. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen wichtigen Bibeltext hier aus dem Römerbrief. Und andere zu lieben ist wichtig. Das ist nicht nur wichtig, sondern das sollen wir auch tun. Aber wir sollten nicht vorgeben, andere zu lieben, wenn wir es denn nicht tun. Und wir sollten wirklich andere Menschen wirklich lieben. Und das hast du uns in der Bibel so gezeigt und dargestellt. Für uns bleibt es, dieses auch so zu tun und damit eben deiner Wahrheit und der absoluten Wahrheit, die wir nur in Christus finden, zu folgen. Und wir danken dir für dein Wort. In Christus Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.